Radio Wombat, never for money. See you. chiquita. Eres mi chiquita. Quiero bailar por ti. Báilame conmigo. Eres mi cariño. Eres mi amor. Yo te necesito. Oh, pepetita. Oh, pepetita. Eres mi chiquita. Eres mi chiquita. Oh, Thank you. swallow another slice. Seems like my shadow mocks every stride. Can I learn to live with what's trapped inside? I can't escape myself. sein, das ist nichts, aber es beschleunigt. Und wenn es nur beschleunigt, was ohne Hilfe geht, ist es kein Vergehen. Durchaus zu verstehen. Fucking true. This is the only place.